nation rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. The only real dope. Ihr habt es gehört am Anfang in unserem Intro zum wiederholten Mal, No Hocus Pocus. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland, am Mikrofon Franz Hahnemann, mir gegenüber Adrian Bahne. Und heute mal wieder eine ganz besondere Sendung, wie bereits angekündigt. Und heute heißt es mal wieder, alle musikalischen Scheuklappen und Vorwürfe, Vorurteile hinter sich zu lassen. Wir werden heute zwei sehr verschiedene Arten von Musik hören, die wir einander gegenüberstellen. Auf der einen Küste spielt heute die klassische Rockbesetzung, also drei Mann, Gitarre, Bass, Schlagzeug und eventuell singt einer der drei noch. Und auf der anderen Küste steht im Prinzip einfach nur Klavier und bei manchen Stücken auch noch ein wenig Schlagwerk. Und ausgewählt hat die Stücke für uns Karl Bahne, herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Wir werden jetzt abwechselnd von Küste zu Küste springen und die genaue Tracklist ladet euch bitte runter unter www.coastradio.de. Jetzt nur so viel, wir fangen an mit The Jimi Hendrix Experience, The Wind Cries Mary. Und genau, wir hören uns am Ende der Sendung wieder. Bis dann, viel Spaß. After all the jets are in the boxes, and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers merrily. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife. And the wind, it cries, Mary.

I wouldn't have no love if it wasn't for real bad luck. I wouldn't have no luck at all. Born under a bad sign. Born under a bad Drink my wine. Thank you. on the street where time has died. The golden treat you never tried. In times of old, in days gone by, if I could catch a dancing eye, it was on the way, on the road to dream, yeah. Now my heart's drowned in no love stream, yeah. The street is cold, its trees are gone, the story's told, the dark has won. Once we set sail to catch a star, we had to fail, it was too far. It was on the way, on the road to dream, yeah. Now my heart's drowned in no love stream, yeah.

Okay, das war Coast to Coast für heute. Wir danken Karl Bahne für die interessante Musik und hoffen, dass ihr in 14 Tagen wieder einschaltet. Dann haben wir einen Gast im Studio, Hendrik Bey, und es wird eine ziemlich chillte Sendung, denke ich. Viel elektronische Musik, auch ein bisschen handgemachte Sachen, alte und neue Musik. Und für eine Playlist dieser Sendung und aller weiteren Sendungen checkt www.coastradio.de. Wir verabschieden uns, verantwortlich für die Sendung wie immer, Adrian Bahne und Franz Hahnemann. Bis demnächst. Thank you.